Deutschlandfunk. Hörspiel. Hermann Brochs erstes großes literarisches Werk, Die Schlafwandler, entstand im Zeitraum zwischen 1928 bis 1931. Untergliedert in die Jahre 1888, 1903 und 1918 gewährt die Trilogie Einblicke in drei zeitliche und gesellschaftliche Etappen in Deutschland. Von der ausklingenden Romantik des späten 19. Jahrhunderts über die Anarchie zur sogenannten Sachlichkeit der Nachkriegsepoche verhandelt sie in diesem geschichtlichen Querschnittspanorama den Zerfall der Werte. Der Bayerische Rundfunk hat den Komponisten und Regisseur Klaus Bulert beauftragt, dieses bedeutende, aber weitgehend unbekannte Werk für den Funk zu bearbeiten. Heute Abend hören Sie den zweiten und dritten Teil des Romans Parseno oder die Romantik. Zentrale Figur in diesem ersten Roman ist der junge Leutnant Joachim von Parseno, Sohn eines wohlhabenden Gutsbesitzers, der aufgrund seiner militärischen Laufbahn in Berlin lebt. Dort beginnt Joachim die zunächst heimliche Liaison mit der böhmischen Prostituierten Rosena und bricht damit die standesgemäßen Übereinkünfte und elterlichen Erwartungen, die Tochter des Nachbargutes zu ehelichen. Diese Überschreitung begeht Parseno nicht aus einer bewusst rebellierenden Haltung heraus, sondern aus einer unbewussten, schlafwandlerischen Suche nach Lebenssinn. Den größten Halt in dieser Phase der Neuorientierung erfährt er im Bewahren der äußeren Form. Ritualisierte Umgangsformen und das Tragen der offiziösen Uniform sind Parsenos Anker, mit denen er sich vor der Entwurzelung zu schützen versucht. Seine Abneigung gegen das Zivilistische und die gleichzeitig von diesem ausgehende Anziehung äußert sich vor allem im Verhältnis zu Eduard von Bertrand, seinem ehemaligen Militärkameraden. Bertrands emanzipierter Lebensentwurf, er hat den militärischen Dienst quittiert und ist nun ein erfolgreicher und international wirkender Geschäftsmann, wird von Joachim einerseits als bedrohlich wahrgenommen, andererseits orientiert er sich an dessen Reden und Denken. Im bereits gesendeten ersten Teil steht Joachim Parseno zwischen Rosena und der jungen Adligen Elisabeth Badensen. Sein Bruder Helmut, der als Erstgeborener das elterliche Gut leitete, kommt in einem Duell ums Leben. Hermann Broch, Die Schlafwandler. 1888. Parseno oder die Romantik. Bearbeitung und Regie Klaus Bulert. Teil 2. Zweites Kapitel. Von der Königsstraße her kam ein Passant. Er war beleibt und untersetzt, ja eigentlich klein, und alles an ihm war recht weich, so dass man meinen konnte, er wäre des Morgens in seine Kleider eingefüllt worden. Er war ein ernster Passant, der zu seinen schwarzen Tuchhosen einen grauen Lüsterrock trug, und seine Brust war von einem braunen Bart bedeckt. Er hatte sichtlich Eile, aber es war kein geradliniges, rasches Gehen, sondern eine Art ernsthaften Watschelns, wie es einem so weichen, ernsthaften Manne ansteht, wenn er Eile hat. Doch das Gesicht war nicht nur hinter dem Barte, sondern auch hinter einem Kneifer versteckt, durch den der Mann strenge Blicke auf die übrigen Passanten warf. Und es war eigentlich unvorstellbar, dass ein solcher Mann, der mit solcher Eile seinen sehr dringenden Geschäften nachwatschelte, und der seiner Weichheit zum Trotz so strenge, harte Blicke schießen ließ, an anderen Stellen seines Lebens sicherlich freundlich war, dass es immerhin Frauen gab, denen er in Liebe sich zuneigte, Frauen und Kinder, vor denen der Bart ein freundliches Lächeln entblößte, Frauen, welche das rosa Fleisch und die dunkle Höhle im Barte zum Kusse suchen mochten. Als Joachim dieses Mannes ansichtig geworden war, war er ihm automatisch gefolgt. Es blieb sicher gleich, wohin er ging. Seitdem er erfahren hatte, dass es einen Berliner Vertreter von Bertrands Firma gab und dass dessen Büro in einer der Straßen zwischen dem Alexanderplatz und der Börse etabliert war, trieb es ihn manchmal in diese Gegend, so wie es ihn vordem in die Proletariervorstadt getrieben hatte. Und plötzlich schien es ihm, als würde der Mann dort vorne sehr sonderbar dem Bilde gleichen, das er sich stets von Bertrands Vertreter gemacht hatte. Vielleicht war es sinnlos, aber als einige Leute den Mann grüßten, freute er sich, dass Bertrands Vertreter solches Ansehen genoss. Er hätte sich schließlich nicht gewundert, wenn ihm Bertrand selber, schauspielerhaft verwandelt, klein und beleibt und vollbärtig entgegengewatschelt wäre. Denn wie hätte er sein Äußeres beibehalten sollen, da er in eine andere Welt geglitten war? Und wusste Joachim auch, dass es ohne Sinn und Ordnung war, was er dachte, so war es dennoch, als hätte das scheinbar verwirrte Netz eine versteckte gute Ordnung. Man musste bloß den Faden erhaschen, den Rougena an diese Leute band. Diese tiefere und sehr geheime Verknüpfung. Und vielleicht war ein Ende jenes Fadens in seiner Hand gelegen, damals, als er an Bertrand den richtigen Liebhaber Rougenas vermutete. Aber jetzt war seine Hand leer. Und es fiel ihm bloß ein, dass Bertrand sich einmal bei ihm entschuldigt hatte, weil er den Abend mit Geschäftsfreunden verbringen musste. Und Joachim konnte den Gedanken nicht mehr loswerden, dass dieser Mann jener Geschäftsfreund gewesen sei. Wahrscheinlich sind die beiden miteinander im Jägercasino gesessen und der Mann hat Rougena 50 Mark zugesteckt. Nun blieb der Mann an der Ecke der Rochstraße stehen, als warte er auf etwas. Es mochte schon sein, dass er darauf wartete, Joachim werde ihm jetzt die 50 Mark zurückgeben. Hierzu war Joachim eigentlich verpflichtet. Und wie Schuppen fiel es von seinen Augen. Er, ein preußischer Offizier, war der heimliche Liebhaber einer Frau, die von anderen Männern bezahlt wurde. An der Ecke der Spandauer Straße verlangsamte der Mann seinen Schritt, zögerte am Rande des Fahrdamms. Wahrscheinlich fürchtet sich so ein Geschäftsmann vor den Pferden auf der Straße. Dass er diesem Menschen Geld zurückzustellen hatte, das war natürlich sinnlos. Aber Rougena musste aus dem Casino herausgenommen werden. Das stand fest. Eine Böhmin blieb sie ja trotzdem, ein Wesen aus einer fremden Welt. Wohin aber gehörte er selber? Wohin war er schon geglitten? Und Bertrand? Die Hand am Degengriff blieb Joachim stehen, als könnte ihm die Nähe der Garnisonskapelle Kraft und Schutz vor dem Bösen gewähren. Bertrand steckte in allen Gestalten, und alle verriet er. Ihn, die Kameraden, die Frauen, alle. Oh, er wusste, der Böse ist gleisnerisch, aber ein Militär durfte nicht fliehen. Würde er fliehen, er würde Elisabeth schutzlos jenem ausliefern. Er selber wäre einer von denen, die sich im Dunkel der Großstadt verstecken. Er hatte den zwar nicht sehr deutlichen, doch dringenden Wunsch, den Mann nun einzuholen und ihm mitzuteilen, dass er Rougena aus dem Casino nehmen und fortab nicht mehr verheimlichen werde. Aber kaum war er einige Schritte gegangen, als jener eilig in die Börse hineingewatschelt war. Joachim sah einen Augenblick lang auf das Tor. War dies der Ort der Verwandlung? Würde nun Bertrand selbst herauskommen? Er sehnte sich nach dem Lande. Der Verkehr toste um ihn herum. Oben donnerte die Stadtbahn. Gerade und steif hielt sich Joachim von Pasenow mitten im Gewoge vor der Börse. Er wird Rougena sehr lieben. Bertrand stattete ihm einen Kondolenzbesuch ab, und Joachim war sich wieder einmal nicht klar, ob dies als nett oder als zudringlich zu werten sei. Man konnte es so oder so auffassen. Bertrand entsann sich Helmuts, der manchmal, aber selten genug, nach Kulm gekommen war, und das war immerhin ein erstaunliches Gedächtnis. Ja, er war ein blonder, stiller Junge, sehr verschlossen. Ich glaube, dass er uns beneidet hat. Übrigens war er Ihnen ähnlich. Merkwürdig, dass man in einer Welt von Maschinen und Eisenbahnen lebt und dass zur nämlichen Zeit, in der die Eisenbahnen fahren und die Fabriken arbeiten, zwei Leute einander gegenüberstehen und schießen. Ehrgefühl. Ja, Ehrgefühl und Ähnliches. Joachim schaute auf, machte Bertrand sich doch wieder lustig. Er hätte gerne gesagt, dass man nicht bloß vom Standpunkt des Großstädters sprechen dürfe. Auf dem Lande draußen seien die Gefühle unverfälschter und sie bedeuten mehr. Bertrand verstand also eigentlich nichts davon. Dies durfte man natürlich einem Gaste nicht sagen und Joachim bot schweigend Zigarren an. Merkwürdig, dass gerade das Leichteste, Vergänglichste das eigentlich Beharrliche ist. Nun, das Beharrlichste sind wohl die Gefühle. Wir tragen einen unzerstörbaren Fundus von Konservativismus mit uns herum. Nein, darüber hatte sich Joachim noch nie Gedanken gemacht. Bertrand mochte recht haben, aber warum sagte er ihm dies alles? Er spricht ja wie ein Zeitungsschreiber. Wir nehmen es ruhig hin, dass zwei Menschen, beide sicherlich anständig, denn mit einem anderen hätte ihr Bruder sich nicht duelliert, an einem Morgen einander gegenüberstehen und schießen. In welcher Konvention des Gefühls müssen die beiden befangen sein? Und wie sehr sind wir es selber, dass wir es ertragen können? Das Gefühl ist träge und daher so unverständlich grausam. Wollen Sie Ehre als Trägheit des Gefühls bezeichnen? Ach, Parseno, Sie stellen zu eindeutige Fragen. Ich bin indes überzeugt, dass überlebte Formen stets voller Trägheit sind und dass viel Müdigkeit dazu gehört, sich einer toten und romantischen Gefühlskonvention hinzugeben. Und plötzlich läutete die Türklingel. Rosena, durchfuhr es Joachim. Und fast feindlich sah er Bertrand an. Nun sitzt er seit 2 Stunden hier, trinkt Tee und raucht. Das ist ja kein Kondolenzbesuch mehr. Aber Joachim musste sich gleichzeitig eingestehen, dass er selbst es gewesen war, der Bertrand in den Lehnstuhl und zum Bleiben genötigt und ihm Zigarren angeboten hatte. Er sagte also, hören Sie, Bertrand, ich erhalte jetzt Besuch einer netten jungen Dame. Darf ich Sie bitten, mit uns zu Abend zu speisen? Oh, wie romantisch. Joachim ging hinaus, um Rosena zu begrüßen und sie auf den Gast vorzubereiten. Sie war sichtlich betroffen, einen Fremden vorzufinden. Aber sie war nett zu Bertrand und Bertrand war nett zu ihr. Joachim empfand die Routine der Freundlichkeit, mit der die beiden einander behandelten, als unangenehm. Rosena spielte Grand Dame, machte singend stakkatierten Tonfalles Konversation mit Bertrand, den sie von seinen Reisen erzählen ließ, von den Baumwollplantagen und den armen Negern, deren Väter noch Sklaven waren. Freilich, richtige Sklaven, die man verkaufen konnte. Wie, auch die Mädchen hat man verkauft? Rosena schauderte und Bertrand lachte. Lachte leicht und angenehm. Oh, Sie müssen keine Angst haben, kleine Sklavin. Es geschieht Ihnen nichts. Warum sagte Bertrand dies? Zielte er darauf hin, Rosena zu kaufen oder sie geschenkt zu bekommen? Joachim muss an den Gleichklang von Sklaven und Slaven denken und daran, dass alle Neger einander gleichen, so dass man sie kaum auseinanderhalten kann. Und es war wieder, als wollte ihn Bertrand in Hirngespinste treiben. Ihn erinnern, dass Rosena von ihrem italienisch-slawischen Bruder nicht zu unterscheiden war. Hatte jener die schwarzen Heerscharen deshalb heraufbeschworen? Aber Bertrand lächelte ihn bloß freundlich an, klopfte ans Glas und hielt einen kleinen Toast. Und man wusste wieder nicht, ob er es ernst meinte oder ob er spaßte oder ob die wenigen Glas Sekt für ihn schon zu viel gewesen waren. So außerordentlich schwer verständlich war seine Rede, da er von der deutschen Hausfrau sprach, die am reizendsten als Imitation sei, weil ja das Spiel doch die einzige Realität dieses Lebens bleibe. Weshalb auch die Kunst stets schöner sei als die Landschaft, ein Kostümfest netter als echte Trachten, und das Heim eines deutschen Kriegers erst dann vollkommen werde, wenn es gewöhnlicher Eindeutigkeit entrückt durch einen traditionslosen Kaufmann, zwar entweiht, durch das lieblichste Böhmermädchen hingegen geweiht worden ist, und darum bitte er die Anwesenden, mit ihm auf das Wohl der schönsten Hausfrau anzustoßen. Ja. Das war alles etwas dunkel und hinterhältig, und man wusste eben nicht recht. Später ließen sie es sich nicht nehmen, Bertrand in sein Absteigequartier zu begleiten. Als Bertrand im Hauseingang verschwunden war, sahen sie einander an, und Rusena fragte sehr ernst und ergeben: »Bringst mich in Casino?« Er fühlte, wie schwer und ernst es ihr von den Lippen kam, aber er empfand nur müde Gleichgültigkeit, so dass er beinahe die Frage ebenso ernst bejaht und es sogar ertragen hätte, jetzt Abschied für immer zu nehmen. Und wenn Bertrand zurückgekommen wäre, um Rusena wegzuführen, Joachim hätte es ertragen. Unerträglich jedoch war der Gedanke an das Casino und beschämt, dass es solchen Anstoßes bedurfte. Trotzdem fast glücklich nahm er schweigend ihren Arm. Sie liebten sich in dieser Nacht mehr denn je. Täglich, wenn der kleine einspännige Postwagen vom Morgenzuge zurückkehrte und beim Amt im Dorfe vorfuhr, lehnte der Bote vom Gut bereits am Schalter. Zwar nur ein Privatbote, dennoch zum Inventar des Postamtes gehörig, gewissermaßen selber zur Amtsperson geworden. War der Kutscher mit dem graubraunen Postbeutel hereingekommen und hatte er ihn mit jener verächtlichen Bewegung, die einem Postbeutel in den Augen eines gewöhnlichen Kutschers zukommt, auf den abgenützten Posttisch geworfen, hatte der Postmeister, der über die Würde menschlicher und amtlicher Einrichtungen besser Bescheid weiß, mit kaum verhehlter Feierlichkeit das Siegel und die Schnüre gelöst und die durcheinanderfallenden Postsachen der Größe nach in kleine Pakete geschichtet, um sie bequemer durchsehen und einteilen zu können, hatte sich solches der schönen Ordnung gemäß abgespielt, dann war es stets das Erste, dass der Postmeister die Briefschaften des Gutes herauslegte und, ehe er etwas anderes tat, der Tischlader einen Schlüssel entnahm und zu der aufgehängten Tasche schritt, die mit ihrem gelben Messingbügel schweigend dieser Prozedur harrte. In der Mitte des Bügels sperrt sie der Postmeister auf, so dass sie aufklafft und ihm schamlos ihr graues Segeltuchfutter entgegenzeigt. Und rasch, als könnte er den Anblick des klaffenden Leinenmaules nicht länger ertragen, lässt er die Briefe und Zeitungen und auch die kleineren Pakete hineingleiten, gibt dem Maule einen schwachen Schlag in den Unterkiefer, damit es zuklappe, und sperrt die Messinglippen ab, versorgt den Schlüssel in der Lade. Der Bote aber, der bisher bloßer Zuschauer geblieben war, nimmt die schwere Posttasche, hängt sie sich mit dem harten, brüchigen Riemen über die Schulter, nimmt die größeren Pakete in die Hand und bringt die Sendung solcher Art ein oder zwei Stunden früher zum Gute, als dies dem amtlichen Briefträger, der erst das ganze Dorf abzulaufen hat, gelungen wäre. Eine außerordentlich beschleunigte Zustellung, welche dartut, dass die Einrichtung des Gutsboten und seiner Tasche nicht nur die Fortführung einer schönen alten Tradition ist, sondern auch praktische Bedürfnisse der Herrschaft und der Leute auf dem Gute noch immer zu befriedigen vermag. Joachim bekam jetzt öfter als früher Nachricht vom Hause. Zumeist schrieb der Vater bloß kurze Mitteilungen in jener halbschrägen Kurrentschrift, die so sehr an seinen Gang gemahnte, dass man geradezu von einer Dreibeinigkeit dieser Schrift hätte sprechen können. Es wäre gut, wenn du bald Vorbereitungen zu deiner Übersiedlung ins Auge fassen würdest, da es ja angebracht wäre, dass du dich hier eher einarbeitest und alles seine Zeit braucht. Dein getreuer Vater. Wie stets spürte Joachim starke Abneigung gegen die Schrift, und er las die Briefe mit vielleicht noch ärgerer Unaufmerksamkeit als sonst, denn jede Mahnung zur Quittierung des Dienstes und zur Übersiedlung in die Heimat war wie ein Hinabzerren ins Zivilistische und Haltlose. Nicht viel anders, als wollte man ihn eines Schutzes berauben und ihn nackt hinausstoßen in die Gegend des Alexanderplatzes, damit jeder der fremdartigen und geschäftigen Herren sich an ihm reiben könne. Mochte man es Trägheit des Gefühls nennen, nein, er war nicht feig, und er würde sich ruhig vor die Pistole des Gegners stellen oder gegen den französischen Erbfeind ins Feld ziehen. Aber die Gefahren des zivilistischen Lebens waren von fremder und dunkler, unfassbarer Art. All dies war beklemmend und ungeordnet. Und es war Joachim, als habe sein Schiff ein Leck bekommen, das zu erweitern man ihn zwingen wolle. Völlig ungereimt aber schien es, dass der Vater von ihm verlangte, er möge Elisabeths halber den Dienst quittieren. In der Uniform berauben, hieße Elisabeth entwürdigen. So schob er wohl den Gedanken an das zivilistische Leben und an die Rückkehr ins Vaterhaus als eine zudringliche und gefährliche Zumutung beiseite. Doch um dem Vater nicht völlig ungehorsam zu werden, fand er sich mit Blumen am Bahnhof ein, als Elisabeth und ihre Mutter sich zum Sommeraufenthalt nach Lesto begaben. Der Schaffner vor dem wartenden Zuge stand stramm, als er Joachims ansichtig wurde. Und es war ein stillschweigendes Einverständnis zwischen den beiden Männern. Einverständnis in dem Blick des braven Unteroffiziers, der die Damen des Vorgesetzten in seinen Schutz übernahm. Elisabeth sprach davon, wie sehr sie sich auf das heimatliche Haus freue und dass sie mit Sicherheit darauf rechne, Joachim während seines Urlaubes, den er doch wie stets und in diesen traurigen Jahren mit umso größerer Bestimmtheit bei den Eltern verbringen werde, oft in Lesto zu sehen. Sie trug ein knappes englisches Reisekostüm aus leichtem grauem Tuche, und ihr blauer Reiseschleier, der den kleinen Hut verdeckte, stand gut zur Farbe des Tuches. Joachim war froh, als das Klingelzeichen ertönte und der Schaffner bat, die Plätze einzunehmen. Elisabeth stieg auf das Trittbrett und wusste durch Fortsetzung des Gespräches bei halbgewendetem Körper den hässlichen Anblick einer gebückt ins Coupé kletternden Dame geschickt zu kaschieren. Erst auf der obersten Stufe ließ es sich nicht weiter vermeiden und sie kroch resolut durch die niedere Türe. Nun stand Joachim emporgedrehten Kopfes vor dem Waggon, und während er leicht salutierend am Bahnsteig stand, ließen die Damen ihre Spitzentücher flattern, so lange, bis schließlich nur mehr zwei weiße Punkte sichtbar waren und eine Linie sanfter Sehnsucht aus dem Herzen Joachims sich herauswagte, sich dehnte und zu dem weißen Pünktchen sich hinüberspann. Noch rechtzeitig im letzten Augenblick, ehe es in der Ferne entschwand. Vom Portier und den Angestellten militärisch gegrüßt, verließ er den Bahnhof und trat auf den Küstriner Platz hinaus. Der lag nüchtern und ein wenig verwahrlost da, dunkel, obwohl er doch allenthalben von heller Sonne durchströmt war, einer entlehnten Sonne, während die richtige über den goldenen Feldern glänzte. Und wenn dies auch in einer nur schwer verständlichen Weise an Rougenat erinnerte, so war es doch deutlich, dass Rougenat sonderbar durchsonnt, dennoch dunkel und ein wenig verwahrlost, mit Berlin so eng verbunden war, wie Elisabeth mit den Feldern, durch die sie jetzt fuhr, und mit dem Herrenhaus, das in dem Parke liegt. Das war eine Art befriedigender, reinlicher Ordnung. Es war stets eine Gepflogenheit Herrn von Pasenhus gewesen, die Post in seinem Zimmer zu erwarten. Auf dem Tische wurde seit unvordenklichen Zeiten neben dem Stoß der Jagdzeitungen ein Platz freigehalten, und auf diesem Platz hatte der Bote täglich die Tasche hinzulegen. Manchmal musste er sich Zwang antun, um nicht den einen oder den anderen Brief, der an die Mägde gerichtet war, zu öffnen, denn dies erschien ihm wie ein selbstverständliches Jus primae noctis des Herrn, und dass das Briefgeheimnis auch für Untergebene gelten sollte, war eine neumodische Einrichtung, die ihm wieder den Strich ging. Seine Leidenschaft für die Post hatte Herr von Pasenow beibehalten, und es war daher nicht auffallend, dass sie sich vielleicht sogar noch etwas verschärft hatte. Er richtete seinen Morgenritt oder Spaziergang nun oft so ein, dass er dem Boten begegnen musste. Und da zeigte es sich, dass er den kleinen Schlüssel zur Tasche nicht mehr am Rehgeweih hängen ließ, sondern ihn zu sich gesteckt hatte, damit er auf offenem Felde die Tasche öffnen könne. Dort sah er auch die Briefe hastig durch, legte sie aber in die Tasche zurück, um das häusliche Ritual, das sich in gewohnter Weise anschloss, nicht zu stören. Einmal aber war er des Morgens gar bis zum Amte vorgedrungen, in den der Bote noch am Schalter lehnte, und hatte gewartet, bis der Postbeutel auf den abgenützten Posttisch entleert worden war, hatte dann gemeinsam mit dem Postmeister die Briefe gesichtet und eingeteilt. Als der Bote diesen bemerkenswerten Vorfall auf dem Gute erzählte, meinte das Hausfräulein Agnes, die wegen ihrer scharfen Zunge überall bekannt war: Jetzt beginnt er schon, sich selber zu misstrauen. Das war natürlich ein Gerede ohne vernünftigen Hintergrund. Und die Unerschütterlichkeit, mit der sie mehr als alle anderen den Gutsherrn für den Tod seines Sohnes verantwortlich machte, ließ sich vielleicht als späte Folge jenes Ärgers auslegen, der nun schon seit den Jahren in ihr saß, da sie, noch jung und stattlich, von dem Alten ob ihrer Korrespondenz gehänselt worden war. Der August neigte sich seinem Ende zu, und die Pforten der Theater waren wieder geöffnet. Rusina hatte nun Visitenkarten, die sie als Schauspielerin bezeichneten, und Joachim musste auf Manöver nach Oberfranken. Er war Bertrand böse, weil er Rusina in einem Beruf untergebracht hatte, der schließlich nicht minder anrüchig war als die Tätigkeit im Jägercasino. Vielleicht war es sogar jetzt noch ärger als früher, denn im Casino war alles eindeutig, und es galt ja, ja und nein, nein. Die Bühne hingegen besaß ihre eigene Atmosphäre. Hier gab es Huldigung und Blumen, und wohl nirgend anderwo wurde es einem jungen Mädchen so schwer gemacht, anständig zu bleiben. Das war ja allgemein bekannt. Ach, es war ein stets tieferes Hinabgleiten, und Rusina wollte es nicht verstehen, sondern war auf ihren neuen Beruf und ihre Visitenkarten sogar noch stolz. Wie wird er Rusina bei seiner Rückkunft wiederfinden? Wird er sie überhaupt noch wiederfinden? Rusina aber sehnte sich nach Joachim. Seine Briefe enthielten Schilderungen des Manöverlebens und der Abende in den kleinen Dörfern, deren er sich erst wirklich erfreuen würde, wenn du, liebe, kleine, süße Rusina, bei mir wärest. Und wenn er sie aufforderte, zu gleicher Zeit mit ihm, um 9 Uhr abends, den Mond zu betrachten, damit ihre Blicke sich dort oben träfen, so lief sie während der Pause aus der Bühnentür und schaute pflichtschuldig hinauf, selbst wenn die Pause erst auf 9:30 Uhr fiel. Es war ihr, als ob jener Frühlingsnachmittag im Regen sie immer noch festhielte, in ihr etwas lähmte. Die Flutwelle, die damals über sie gegangen war, zog sich nur langsam zurück. Und so geschah es, dass Rusina unberührter denn je Joachim empfing, als er von den Manövern nach Berlin zurückkehrte. Und sie empfanden es wie einen Sieg, von dem sie trotzdem wussten, dass die Niederlage folgen werde. Aber sie wollten dies nicht wissen und verschlossen sich der Erkenntnis unter Umarmungen. Seitdem der Zug die Halle verlassen und sie mit flatterndem Spitzentüchlein Abschied genommen hatte, versuchte Elisabeth, sich klarzumachen, ob sie Joachim liebe. Es war eine fast freudige Beruhigung, dass das Gefühl, welches sie als Liebe bezeichnen wollte, so sehr behutsam und zivilisiert auftrat. Man musste geradezu nachdenken, um es zu bemerken, denn es war ein so leichtes und dünnes Gebilde, dass es erst auf einem Hintergrund von silberiger Langeweile sichtbar wurde. Doch nun verblassten die sanften Konturen des Bildes, da die Langeweile sich zu steigender Ungeduld wandelte, je mehr sie sich der Heimat näherten. Und als auf dem Bahnhof der Baron sie mit den neuen Pferden erwartete und gar als sie in Lestow einlangten, mit grünen Wipfeln des Parkes umfriedete Natur auftauchte, war es nur allzu verständlich, dass Elisabeth nicht mehr an die Liebe dachte. Elisabeths kleiner Hund kam herangesprungen und begrüßte sie, als hätte er sie für ewig wiedergefunden, und legte die Pfoten auf ihr Knie. Die Stöcke der Rosen standen steif und hart vor der grünen Wand des Gartens und gegen den hellblauen Himmel. Niemals würde sie einen Fremden, und wäre er noch so nahe verwandt, des Morgens mit jener Freude begrüßen können. Niemals würde sie an seinen Geburtstag mit solcher leidenschaftlicher und fast andächtiger Eindringlichkeit wie etwa an den Geburtstag des Vaters denken können. Nie würde sie ihn mit jener unbegreiflichen und doch hohen Angst umregen, die die Liebe ist. Und da sie dies erkannte, lächelte sie liebenden Eltern nun zu und streichelte den Kopf des Hündchens Bello, das mit angstvoll liebenden Augen andächtig zu ihr hinaufsah. Späterhin begann sie sich zu langweilen, und auch das kleine Gefühl der Auflehnung stellte sich wieder ein. Dann war es nicht unangenehm, an Joachim zu denken, und sie sah seine schlanke Gestalt und wie er in dem langen, viereckigen Uniformrock mit leichter Verbeugung am Bahnsteig gestanden hatte. Und wenn sie auch wusste, dass Liebe nicht das ist, was in der Oper und in den Romanen vorgeführt wird, so stand doch fest, dass sie an Joachim ohne Angst dachte. Ja, selbst wenn sie die Vorstellung heraufbeschwor, der abrollende Zug hätte damals seinen Degen erfasst und Joachim wäre unter die Räder geschleudert worden, so erfüllte dieses Bild sie wohl mit Entsetzen, nicht aber mit jener süßen Trauer und Bangigkeit und mit jenem Zittern, mit dem sie am Leben der Eltern hing. Als ihr dies klar wurde, war es wie ein Verzicht, aber auch wie eine kleine, traurige Erleichterung. Nichtsdestoweniger nahm sie sich vor, Joachim gelegentlich nach seinem Geburtstag zu fragen. Joachim war nach Stolpin heimgekehrt. Schon auf dem Wege vom Bahnhof, gleich nachdem sie das Dorf durchquert und die ersten Gutsfelder erreicht hatten, war ein neues Gefühl überraschend in ihm aufgekeimt. Er suchte nach einem Wort dafür und fand es: Mein Besitz. Als er beim Herrenhaus abstieg, war er mit einem neuen Heimatgefühl ausgestattet. Joachim machte schwache Versuche, den Eltern näher zu kommen. Er besuchte den Vater in dem mit Geweihen ausgeschmückten Zimmer und fragte nach der Ernte, nach der Jagd, hoffte wohl auch, es würde den Alten freuen, dass er der Aufforderung, sich einzuarbeiten, wenigstens andeutungsweise nachkam. Er ließ es hingehen, dass der Vater seine Briefschaften durchstöberte, und wenn sie ihm dann mit den Worten übergeben wurden, scheint leider noch immer keine Nachricht von deinem Freund dabei zu sein, ob er nur überhaupt kommt. So wollte Joachim, trotzdem es ihm wie Schadenfreude klang, bloß das Bedauern heraushören. Seine Missstimmung kam erst zum Durchbruch, wenn er überdies einen Brief Rusenas in den Händen des Vaters sah. Aber der Alte sagte nichts, höchstens klemmte er das Einglas ins Auge und mahnte: Jetzt solltest du aber wirklich schon mal zu den Badensen hinüber, wäre schon an der Zeit. Das konnte nun eine Anzüglichkeit bedeuten, oder nicht? Jedenfalls genügte es, um Joachim das Wiedersehen mit Elisabeth so sehr zu verleiden, dass er den Besuch stets wieder hinausschob, mochten auch ihre Gestalt und ihr wehendes Spitzentüchlein ihn bisher treulich begleitet haben, allerdings immer eindringlicher mit dem Wunsche und mit der Vorstellung verquickt, er müsse Eduard von Bertrand neben sich auf dem Bocke des Kutschierwagens haben, wenn er an der Freitreppe in Lestow vorfahren werde. Zu den merkwürdigen Erinnerungen, die Bertrand von seinem Stolpiner Aufenthalt zurückbrachte, gehörte nicht zuletzt das Bild des alten Herrn von Pasenow. Schon am ersten Tage und sofort nach dem Frühstück war er von dem alten Herrn aufgefordert worden, ihn auf seinem Spaziergang zu begleiten und das Gut zu besichtigen. Es war ein trüber, gewitteriger Morgen. Reglos lag die Luft. Doch dumpf war die Stille vom Takte der Dreschflegel unterbrochen, die von den beiden Tennen herüberdröhnten. Herrn von Pasenow schien der Rhythmus Freude zu bereiten. Mehrmals blieb er stehen. Gehört alles zum Gute, sagte Herr von Pasenow, stolz mit dem Stocke im Kreise zeigend. Gehört alles zum Gute. Bertrand folgte mit den Augen und sah den Kirchturm des Dorfes hinter den Hügeln emporragen. Dort liegt die Post, wurde ihm eröffnet, und Herr von Parsenow schlug den Weg zum Dorfe ein. Drückend lag die Schwüle. Das Klopfen der Dreschflegel verstummte langsam hinter ihnen, und nur der zischende Ton der Mäher, das Dengeln der Sensen, das Rauschen der geworfenen Garben hing noch in der ruhenden Luft. Herr von Parsenow blieb stehen. Haben Sie auch manchmal Angst? Bertrand war betroffen, aber er fühlte sich von dieser menschlichen Frage sympathisch berührt. Ich? Oh, oft. Wann haben Sie Angst? Wenn es still ist? Bertrand merkte, dass hier etwas nicht stimmte. Nun, Stille ist doch manchmal herrlich. Ich bin von dieser Stille über den Feldern geradezu beglückt. Herr von Parsenow war unzufrieden und ärgerlich. Sie verstehen nichts. Haben Sie Kinder gehabt? Meines Wissens nicht, Herr von Parsenow. Ja, nun eben. Er müsste doch schon hier sein. Herr von Parsenow blickte auf die Uhr. Da wird von Weitem ein Mann mit einer schwarzen Tasche sichtbar. Da! Als der Mann in Hörweite war, schrie er ihn an. Wo bleibt er wieder so lange? Heute ist es das letzte Mal, dass er zur Post gegangen ist. Er ist entlassen, hört er. Er ist entlassen. Er fuchtelte mit seinem Stock vor des Mannes Gesicht herum. Während dieser, offenbar an solche Begegnung schon gewöhnt, ruhig die Tasche von der Schulter nahm und sie seinem Herrn reichte, der beinahe folgsam den Schlüssel aus der Weste zog und mit zittriger Hand öffnete. Zitternd griff er in die Posttasche, doch als er bloß ein paar Zeitungen hervorholte, schien es, als sollte sich der Wutanfall wiederholen, da er dem Boten die Ausbeute wortlos unter die Nase hielt. Offenbar besann er sich aber darauf, dass er einen Gast neben sich hatte, denn nun streckte er die Zeitungen Bertrand hin. Da, sehen Sie selbst. Er gab sie in die Tasche zurück, sperrte ab. Ich werde in diesem Jahr wohl in die Stadt ziehen müssen. Hier ist es mir zu still. In der Folge wiederholten sich die Morgenspaziergänge und manchmal schloss sich Joachim ihnen an. Dann war der Alte mürrisch und schweigsam und gab sogar die Versuche auf, etwas über die Angst Bertrands zu erfahren. Aber auch Joachim war schweigsam, denn auch er durfte nicht nach dem fragen, was er von Bertrand erfahren wollte. Und Bertrand blieb beharrlich die Aufklärung schuldig. Solcher Art wanderten sie selbdritt über die Felder, und sowohl Vater als Sohn nahmen es Bertrand übel, dass er ihre wissbegierige Erwartung enttäuschte. Hatte Joachim seinen Besuch in Lestow erst hinausgeschoben, weil er der Vorstellung verhaftet gewesen war, mit Bertrand dort vorzufahren, so war jetzt der leise Unmut, den er gegen Bertrand hegte, vielleicht daran schuld, dass er die Fahrt neuerdings hinauszögerte. Es war eine verschwommene Hoffnung in ihm, es werde, wenn Bertrand nur sprechen wollte, alles so gut und einfach sich gestalten, dass er ihn dann auch ohne weiteres nach Lestow werde mitnehmen können. Da aber Bertrand trotz dieser Verlockung, von der er allerdings nichts erfuhr, enttäuschend in seinem Schweigen verharrte, musste sich Joachim endlich entschließen und fuhr allein. Er kutschierte an einem Nachmittag nach Lestow hinüber. Auf dem hochrädrigen Wagen, die Beine in die Decke, glatt und vorschriftsmäßig eingeschlagen. Der Vater hatte bei seiner Abfahrt »Na endlich« gesagt, und Joachim war nun von Widerwillen gegen das fantastische Heiratsprojekt erfüllt. Hier begann alles ihn anzuekeln. Widerlich war der Staub auf der Straße, widerlich der Straßenbäume, staubige, müde Blätter, die den Herbst ankündigten. Seit Bertrands Ankunft sehnte er sich wieder nach der Uniform. Zwei Menschen in gleicher Uniform, das war unpersönlich, das war des Königs Rock. Zwei Menschen in ähnlichen Zivilanzügen, das war schamlos, das war wie zwei Brüder. Und als schamlos empfand er den kurzen Zivilrock, der die Beine und den Hosenschluss sehen ließ. Elisabeth war zu bedauern, dass sie Männer in kurzen Sakkos und sichtbaren Hosen betrachten musste. Indes er konnte den Gedanken, hinter dem sich vielleicht Entsetzliches auftat, nicht weiter verfolgen, weil er jetzt in das Dorf einbog und auf die spielenden Kinder Acht haben musste. Knapp hinter dem Dorf fuhr er zwischen den beiden Gärtnerhäusern links und rechts vom Tore in den Park ein. Der Tee wurde auf der Terrasse eingenommen. Und Joachim, der neben Elisabeth saß, hatte die Empfindung, diese Situation vor nicht allzu langer Zeit schon erlebt zu haben. Aber wann war es nur gewesen? Seit seinem letzten Besuch in Lesto waren nahezu 3 Jahre vergangen, und damals war es Spätherbst, und es wäre nicht möglich gewesen, auf der Terrasse zu sitzen. Doch während er noch darüber nachdachte, und es doch so war, als hätte man damals die Lichter im Schlosse angesteckt, da führte ihn eine etwas seltsame Verknüpfung ins Absurde, und beinahe wurde es unentwirrbar, weil sein Komplize Bertrand, es ekelte ihn ein wenig, da ihm das Wort Komplize einfiel, weil der Komplize und Zeuge seiner Intimität mit Rusena auch hier vor Elisabeth mit ihm beisammen sein sollte. Und plötzlich war es ihm peinlich, dass er sich in seinem Zivilgewande nach dem Tee werde erheben müssen. Er hätte gerne seine Serviette auf den Knien belassen, aber schon ging man in den Park. Als die Wirtschaftsgebäude sichtbar wurden, meinte der Baron, dass Pasenaud nun wohl auch bald zur Landwirtschaft zurückkehren werde. Wenigstens habe der alte Herr es angedeutet. Joachim, mit neu erwachtem Widerwillen gegen des Vaters Versuch, sein Leben zu bestimmen, sagte bloß, dass es nicht leicht sei, den Dienst zu verlassen. Umso weniger, als er nun doch knapp vor dem Rittmeister stehe. Und man gäbe eine liebgewordene Karriere, und sei es auch nur aus Gefühlskonvention, nicht so leicht und ohne weiteres auf. Er sähe dies am besten bei seinem Freunde, Herrn von Bertrand, der sich trotz manch bedeutenden Erfolges wahrscheinlich immer noch insgeheim zum Regiment zurücksehne. Dann kehrten sie um und gelangten, von Elisabeths Hunden begleitet, wieder zu der großen Lichtung vor dem Hause. Das Gras roch schon feucht und tauig, und die Lichter im Hause wurden bereits angesteckt, denn die Abende begannen kurz zu werden. Als Joachim zurückfuhr, dunkelte es vollends. Das Letzte, was er von Elisabeth gesehen hatte, war ihr Schatten auf der Terrasse. Sie hatte den Gartenhut abgenommen, und im Zwielicht des verlöschenden Tages stand sie gegen den hellen Himmel, der von rötlichen Streifen durchzogen war. Deutlich sah man ihren schweren Haarknoten im Nacken, und Joachim fragte sich, warum er dieses Mädchen so schön fand. So schön, dass die süße Rusenas dagegen aus seinem Gedächtnis schwinden wollte. Und doch sehnte er sich nach Rusena und nicht nach der Reinheit Elisabeths. Warum war Elisabeth schön? Die Bäume an der Straße ragten nun dunkel, und der Staub roch kühl, vielleicht wie in einer Höhle oder einem Keller. Doch im Westen lag noch ein rötlicher Streifen in dem dunkelnden Himmel über der welligen Landschaft. An diesem Nachmittage, an dem Joachim den Besuch in Lesto abstattete, gleich nachdem er weggefahren war, erklomm Herr von Pasenaud die Stiege zum 2. Stockwerk und klopfte an Bertrands Türe. »Ich muss doch auch einmal Visite bei Ihnen machen.« »Ich habe ihn weggeschickt. Es war nicht leicht.« Bertrand sagte einige liebenswürdige Worte. Er wäre ja gerne hinuntergekommen. »Nein«, sagte Herr von Pasenaud. »Die Form muss gewahrt werden. Aber nach dem Tee wollen wir ein wenig ausgehen. Ich habe einiges mit Ihnen zu besprechen.« Sie hatten die Zigarren angezündet und gingen durch den Park, durchquerten den Küchengarten, an dessen Obstbäumen bereits die Früchte reiften, und gelangten in die Felder. Herr von Pasenaud war offenkundig guter Laune und führte Bertrand weiter. Nach einer Weile fragte er, »Waren Sie schon bei ihm?« »Nun, bei der Gruft.« Bertrand war ein wenig beschämt. Aber innerhalb der Atmosphäre dieses Hauses hatte sich wahrlich kein Anlass ergeben, einen Wunsch nach dem Besuch des Grabes zu äußern. Als er sich anschickte, die Frage entsprechend zu verneinen, lachte Herr von Pasenaud beglückt auf. »Nun, da haben wir ja noch etwas nachzuholen.« Und gleichsam eine frohe Überraschung für den Gast, zeigte er mit dem Stock auf die Friedhofsmauer, die vor ihnen lag. »Gehen Sie hinein. Ich will hier auf Sie warten. Nein, nein, ich komme nicht mit hinein.« Und führte Bertrand bis zu dem Tor, über dem die Aufschrift »Ruhe sanft« in Goldbuchstaben blinkte. Bertrand trat ein, und nachdem er eine geziemende Zeit bei der Gruft verweilt hatte, kehrte er zurück. »Waren Sie bei ihm? Und?« Bertrand drückte seine Hand, aber Herr von Pasenaud wollte anscheinend kein Beileid, sondern wollte etwas hören. Er machte eine Bewegung, wie um nachzuhelfen, Er ist für die Ehre des Namens gefallen. Und Joachim macht indessen Visiten. Wieder zeigte er mit dem Stock, diesmal in die Richtung von Lesto. Er hängte sich in Bertrand ein, achtete sorgfältig darauf, dass ihre Schritte in Gleichklang blieben, und ließ Bertrands Arm auch nicht los, nachdem sie heimgekehrt waren. Trotz der eingebrochenen Dunkelheit spazierten sie im Hofe auf und ab, bis Joachim vorfuhr. Joachim, ich stelle dir meinen Freund, Herrn von Bertrand, vor. Und mit einer etwas nebensächlichen Handbewegung. Und dies ist mein Sohn. Kommt von der Brautschau. Der Geruch des Kuhstalls strich herüber, und Herr von Pasenow fühlte sich wohl. Man hatte einen Ausritt vereinbart. Joachim und Bertrand hatten Elisabeth abgeholt. Joachim ritt das Pferd Helmuts, das nun ja wieder zu seinem Besitz geworden war. Über die Stoppelfelder, auf denen noch die Garben standen, waren sie galoppiert und dann mit kurzem Trab in den engen Waldweg eingebogen. Joachim ließ den Gast mit Elisabeth vorausreiten, und während er folgte, schien sie ihm in ihrem langen schwarzen Reitkleid noch größer und schmäler als sonst. Er hätte gerne anderswohin geschaut, aber sie saß nicht ganz tadellos zu Pferde, und das störte ihn. Sie hielt sich ein wenig zu weit vorgebeugt, und wenn sie sich mit dem Trab hob und senkte, den Sattel sitzend berührte und wieder aufschnellte, auf und ab, musste er an ihren Abschied am Bahnhof denken, und der verächtliche Wunsch, sie als Frau begehren zu können, drängte sich wieder auf. Doppelt verächtlich, seitdem der Vater und dazu noch vor Bertrand von Brautschau gesprochen hatte. Er ließ sein Pferd in Schritt fallen, damit der Abstand zwischen ihm und den beiden da vorne sich vergrößerte, und nahm aus der Brusttasche den letzten Brief Rusenas. Das Papier roch nach dem Parfüm, das er ihr geschenkt hatte, und Joachim atmete den Duft der ungeordneten Intimität ihres Beisammenseins. Ja, dort gehörte er hin, dort wollte er sein, fühlte sich freiwillig verbannt aus der Gesellschaft und doch verstoßen, fühlte sich Elisabeths unwürdig. Das Leder des Sattels knirschte angenehm, und kühl wehte die Luft aus der dunklen Tiefe des Laubes. Er erreichte sie am Rande einer langgestreckten Lichtung, die sanft anstieg. Die Kühle des Waldes war hier wie abgeschnitten, und man roch die Sonne über dem Grase. Elisabeth zeigte die Hürden, eine Hecke, die sie zu nehmen pflegte, einen gefallenen Baumstamm, einen Graben. Schwierig waren sie nicht. Man ließ den Reitknecht am Rande der Lichtung. Elisabeth übernahm die Führung, und Joachim folgte wieder als Letzter, nicht nur aus Höflichkeit, sondern auch, weil er Bertrand springen sehen wollte. Aber als auch die Hecke von Bertrand in guter Form genommen worden war, ärgerte sich Joachim aufrichtig. Joachims Gaul, der die anderen Pferde einholen wollte, ging scharf in die Zügel, und Joachim musste ihn halten, um die Distanz zu wahren. Nun kam der Baumstamm. Elisabeth und Bertrand hatten ihn leicht und fast elegant erledigt, und Joachim gab zum Anlauf dem Pferde die Zügel frei. Jedoch, wie es zum Sprunge ansetzte, verhielt er es plötzlich. Warum, blieb ihm ewig unerklärlich. Das Pferd stolperte über den Stamm, überschlug sich seitwärts und rollte über ihm im Grase. Das ging natürlich sehr schnell. Und als die beiden anderen sich umwandten, standen er, der den Zügel nicht losgelassen hatte, und der Gaul friedlich nebeneinander vor dem Baumstamm. Was ist geschehen? Ja, das wusste er selber nicht. Er untersuchte die Beine des Tieres, es lahmte am Vorderfuß, man musste es nach Hause bringen. Ein Fingerzeig Gottes, dachte Joachim. Nicht Bertrand, sondern er war gestürzt. Und es war jetzt recht und billig, dass er sich zu entfernen und Elisabeth jenem zu überlassen hatte. Im Schritt trat er den Heimweg an und beschloss, ehestens nach Berlin zurückzukehren. Sie ritten nebeneinander den Waldweg entlang. Obwohl der Reitbursche in kurzem Abstand folgte, hatte Elisabeth das Gefühl, als seien sie von Joachim allein gelassen worden. Und das Gefühl war voller Beklommenheit. Vielleicht spürte sie den Blick Bertrands, der ihr Gesicht streifte. Herr von Pasenow hat uns viel von Ihnen und Ihren großen Reisen erzählt. Ja? Mir erzählte er viel von Ihrer großen Schönheit. Freut Sie das nicht? Ich habe Sie nicht zu jenen gerechnet, die die Kur schneiden. Aber ich schneide Ihnen nicht die Kur. Natürlich mögen Sie es nicht, dass man von Ihrer Schönheit spricht. Sie spüren hinter dieser Kurschneiderei eben die Werbung. Wenn ich aber abreise und Sie nicht mehr sehe, kann ich logischerweise nicht um Sie werben und bin legitimiert, Ihnen die nettesten Dinge zu sagen. Wenn das wahr wäre. Natürlich ist es wahr. Vertrautheit ist die hinterlistigste und eigentlich gemeinste Art der Werbung. Statt Ihnen einfach zu sagen, dass man Sie begehrt, weil Sie schön sind, schleicht man sich erst hinterrücks in Ihr Vertrauen ein, um sich gewissermaßen unbemerkt Ihrer zu bemächtigen. Ich reise ja ab. Der Fremde darf die Wahrheit sprechen. Was wollen Sie eigentlich? Ich will dasselbe wie jeder, der um Sie wirbt. Ich mag nicht, dass man um mich wirbt. Vielleicht hassen Sie einfach bloß die unaufrichtige Form. Sind Sie nicht noch unaufrichtiger als die anderen? Ich werde abreisen. Was beweist das? Meine Schamhaftigkeit. Um eine Frau zu werben, heißt sich ihr anzutragen als der atmende Zweibein, der man ist. Und das ist schamlos. So schrecklich irdisch, so komisch. Der Herr, welcher sich auf das Knie niederlässt, damit sie auf seine verschiedenen Wünsche eingehen. Und wenn man sie liebt, muss man dies vermeiden. Sagen Sie das allen Frauen, von denen Sie wegreisen? Man sollte es allen sagen, aber ich reise meistens ab, ehe es dazu kommt. Schweigen Sie doch! Ich bitte Sie, schweigen Sie. Was fürchten Sie, Elisabeth? Ich habe solche Angst. Wovor? Vor dem Fremden, vor dem Anderen. Vor dem, was kommen wird. Ich kann es nicht ausdrücken. Ich habe eine dunkle Hoffnung, dass das, was einmal kommen soll, mir ebenso vertraut sein wird, wie alles, was mir jetzt vertraut ist. Nein. Sie sind allein, so allein wie in Ihrem alleinigen Sterben. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr, was Sie reden. Ich war nie allein. Meine Eltern sind es nicht. Sie reden so, weil Sie allein sein wollen oder weil es Ihnen Freude macht, mich zu quälen. Elisabeth, Sie sind so schön. Für Sie ist Erfüllung und Vollendung vielleicht schon in Ihrer Schönheit. Wie sollte ich Sie quälen? Aber alles ist wahr und viel ärger ist es noch. Sie sind sehr arm. Weil ich meine leeren Taschen zeige? Hüten Sie sich vor allen, die Sie nicht zeigen. Und ich weiß auch, dass Sie mich lieben könnten. Um Gottes Willen, schweigen Sie doch. Warum? Kein Mensch kann jene wahnsinnige Hoffnung auslöschen, dass er die mystische Brücke der Liebe nicht noch finde. Aber auch deshalb muss ich abreisen. Wenn man die Brücke tragfähig machen will, dann muss man sie überspannen. Schweigen Sie! Elisabeth, oh, ich sehne mich, in deiner Fremdheit zu versinken. Sehne mich, dass du das Endgültige und das Vorbestimmte wärest. Elisabeth weinte. Nun ritten sie wieder stumm nebeneinander. Die Pferde traten aus dem Wald heraus und ein Feldweg führte hinunter zur Landstraße, die sie einschlagen mussten, um nach Hause zu gelangen. Dass sie nun aber noch auf der trockenen, sonnigen Straße beisammen bleiben sollten, dünkte ihnen beiden unmöglich. Und sie war ihm dankbar, als er anhielt und sagte, »Ich werde jetzt unseren verunglückten Reiter einzuholen trachten.« »Leb wohl.« Sie hatte geschwiegen. Doch wie er gewendet hatte, rief sie, »Herr von Bertrand!« »Herr von Bertrand!« Er kam zurück. Sie zögerte ein wenig. »Auf Wiedersehen!« Sie hätte gerne »Leb wohl« gesagt. Aber da war es ihr unangebracht und theatralisch erschienen. Als er nach einiger Zeit sich umblickte, konnte er kaum mehr unterscheiden, welche der beiden Gestalten Elisabeth und welche der Reitknecht war. Sie waren schon zu weit und die Sonne blendete. Der Diener Peter stand auf der Terrasse des lästorischen Herrenhauses und schlug den Gong. Die Mahlzeiten mittels dieser Töne anzukündigen, hatte die Baronin eingeführt und zur Gepflogenheit gemacht, seit sie mit ihrem Gatten in England gewesen war. Und obwohl der Diener Peter nun doch schon etliche Jahre das Instrument bediente, schämte er sich immer noch ein wenig, den kindischen Lärm zu verursachen, besonders da die Töne bis in die Dorfstraße drangen und ihm einst den Spitznamen Trommler eingetragen hatten. Daher schlug er den Gong diskret, entlockte ihm nur wenige dunkle Töne, die rund in die Stille des Parks rollten. Und der Rest war ein flaches, unmusikalisches, blechernes Etwas, das dünn gewalzt verhallte. Elisabeth trat vor den Spiegel, blickte lange hinein, ohne sich zu erkennen. sah bloß die schwarze, schmale Silhouette. Und es war, als würde das Spiegelbild, als würde sie selbst sich enteilen in einer Unbewegtheit, die erst langsam sich löste, da die Zofe eintrat, um täglichem Brauche gemäß beim Aufhaken des Altkleides behilflich zu sein. Aber als das Mädchen vor sie hinkniete, ihr die Reitstiefel abzustreifen, als der gestreckte Fuß mit einem leichten, kühlen Gefühl aus der Lackröhre schlüpfte und schmal im schwarzen Seidenstrumpf auf des Mädchens Knie lag, suchte sie aufs Neue im Spiegel das enteilende Bild, das gleichsam ein Wegeilen war zu irgendjemand, der irgendwo lebte und der irgendwann vielleicht vor ihr niederknien wird. Die Reitpeitsche lag noch immer dort auf dem Teppich. Elisabeth versuchte, sich Bertrand am Bahnhof vorzustellen, in eckig langem Uniformrock, einen Degen an der Seite, und dass der enteilende Zug ihn erfassen könnte. Irgendeine böse Freude war in dieser Vorstellung, und doch eine würgende und noch nie empfundene Angst. Sie saß mit zurückgebeugtem Kopf, die Hände an den Schläfen, als könnte sie durch solche Stellungen sich aus dem Befehl eines ungewohnten Zwanges befreien und lösen. »Es ist doch nichts geschehen«, sagte etwas in ihr. Und sie begriff nicht die vage Spannung, die trotzdem so seltsam deutlich schien, dass man sie beinahe in Worte fassen konnte. Die Welt zerschneiden. Sicherlich war es nicht ganz deutlich, aber es war eine Grenzscheide gezogen. Und was einstens einheitlich gewesen, diese Welt des Geschlossenen, zerfiel. Und die Eltern standen jenseits der Grenze. Dahinter war die Angst, jene Angst, vor der die Eltern sie schützen wollten, als würde ihrer aller Beisammensein davon abhängen. Das Gefürchtete, es war jetzt hereingebrochen, sonderbar erschütternd und spannend und doch keineswegs fürchterlich. Man konnte einem Fremden »Du« sagen, das war alles. Und das war so wenig, dass Elisabeth beinahe traurig wurde. Resolut erhob sie sich. Nein, sie will sich nicht einer platten und sentimentalen Melancholie hingeben. Sie geht zum Spiegel und streicht sich die Haare zurecht. Am Fuße der großen Treppe hängt in seinem Ebenholzgestell der Gong aus mattgelber Messingbronze, geziert mit flachen chinesischen Ornamenten, ein echtes Stück, das der Baron in London erstanden hat. Den Schlegel mit der weichen grauen Lederkugel hält der Diener Peter in der Hand, sieht auf die Uhr und wartet. Es sind 14 Minuten seit dem ersten Zeichen vergangen, und wenn der Uhrzeiger die 15. Minute erreicht haben wird, wird der Diener Peter der Bronzeplatte 3 diskrete Schläge verabfolgen.